Jeder, der mit uns hier auf diesem Platz steht, wird diese Stunde niemals vergessen. Die Stunde, in der der Feldherr des Führers nur wenige Kilometer von den Toren der englischen Hauptstadt entfernt seinen Fliegern die Befehle gab, die sie zum ersten Mal an den eigentlichen Lebensnerv des Gegners heranführte. Die Besprechung ist beendet. Der Reichsmarschall diktiert einige Zeilen für den OKW-Bericht und begibt sich wieder zu dem Kartenbrett, das vorn auf der Brüstung des Beobachtungsstandes liegt. Auf seinem Weg kommt er bei uns vorbei. Er sieht uns und den Mikrofonstand. Sollte er wirklich? Ja, er kommt. Der Reichsmarschall kommt auf unser Mikrofon zu. Der Reichsmarschall, der eben noch die Operationen hier vom Beobachtungsstand persönlich leitete, will sprechen. Ich nutze die Gelegenheit, um heute einige Worte ins Radio zu sagen, dass sich um einen historischen Augenblick handelt. Nach all den herausfordernden Angriffen der Engländer in den letzten Nächten auf Berlin hat der Führer sich entschlossen, einen gewaltigen Vergeltungsschlag gegen die Hauptstadt des Britischen Reiches zu befehlen. Ich habe persönlich die Leitung dieses Angriffs übernommen und habe in diesen Abendstunden über mir das Brausen der sieggewohnten deutschen Geschwader gehört, die dem Feinde zum ersten Mal nun am hellen Tage mitten im Zerst hineinstießen. Begleitet von zahlreichen Yacht- und Zerstörergeschwadern wurde der Feind, wie es zu erwarten war, geworfen, das Ziel erreicht. Und ich bin überzeugt, dass die Erfolge dem Angriffsdrang und Angriffsgeist entsprechend gewesen sein werden. Auf jeden Fall ist es die historische Stunde, in welcher zum ersten Mal die deutsche Luftwaffe in das Herz des Feindes hineingeschlagen ist.